Sternengeschichten, Folge 78. Wie verhindert man einen Asteroideneinschlag? Teil 3. In den letzten beiden Folgen der Sternengeschichten habe ich erzählt, welche Folgen ein Asteroideneinschlag auf der Erde haben kann und was man tun kann, um so eine Katastrophe zu verhindern. Methoden, um Asteroiden abzuwehren, gibt's genug. Das haben wir letzte Woche gehört. Aber man muss in jedem Fall früh genug Bescheid wissen, wenn man in der Lage sein will, irgendwas zu tun. Und deswegen ist es absolut wichtig, Asteroiden zu suchen und möglichst viele von ihnen zu entdecken. Denn nur wenn man von möglichst vielen Objekten die Bahnen möglichst genau kennt, dann kann man was ausrichten. Asteroiden zu suchen, das ist vergleichsweise einfach. Man braucht dazu jetzt keine gigantischen Teleskope, wie sie die großen Unis oder die wissenschaftlichen Organisationen zum Beispiel in Chile oder auf Hawaii betreiben. Man kann auch mit kleinen Geräten erfolgreich sein und sehr viele Hobbyastronomen beteiligen sich an der Suche und finden immer auch wieder Asteroiden. Die Methode ist eigentlich ziemlich einfach. Man macht ein Foto von einem bestimmten Abschnitt am Himmel und eine gewisse Zeit später fotografiert man die gleiche Region nochmal. Die fernen Sterne, die haben sich in der Zeit dazwischen so gut wie gar nicht bewegt und die erscheinen alle an der gleichen Stelle wie auch bei der ersten Aufnahme. Aber Himmelskörper, die sich näher an der Erde befinden, wie zum Beispiel eben Asteroiden, die haben sich in der Zwischenzeit um eine durchaus relevante Strecke bewegt und die befinden sich nur an einer anderen Stelle des Bildes. Früher hat man die Aufnahmen dann Stück für Stück selbst vergleichen und vermessen müssen, um einen Unterschied zu finden. Und noch früher, als es noch gar keine Astrofotografie gab, da hat man den Anblick des Himmels im Teleskop mit abgedruckten Sternkatalogen vergleichen müssen oder am besten überhaupt die Position der Sterne auswendig kennen müssen, um dann Objekte zu finden, die sich nicht dort befinden, wo sie hingehören. Aber heute ist der Vergleich mit Computern eigentlich ganz einfach zu bewerkstelligen. Man muss die Aufnahmen nur übereinander legen und dann sieht man schnell, ob sich zwischenzeitlich einer der vielen Punkte bewegt hat oder nicht. Das muss jetzt natürlich nicht sofort ein unbekannter Asteroid sein. Wir haben ja schon ein paar hunderttausend Asteroide entdeckt und die tauchen natürlich ebenfalls in den Aufnahmen auf. Und genauso wie die künstlichen Satelliten. Man muss also seine Daten mit den existierenden Datenbanken abgleichen und nur wenn dann sicher ist, dass kein bekanntes Objekt an der Stelle existiert, dann hat man wirklich was Neues gefunden. Die Daten, die werden dann an das Minor Planet Center geschickt, das Minor Planet Center von der Internationalen Astronomischen Union. Dort werden alle Beobachtungen von Kleinkörpern im Sonnensystem gesammelt, also auch die von Kometen, und werden dort ausgewertet. Aus den Positionsmessungen berechnet man dort dann eine erste provisorische Bahn dieses Himmelskörpers und die wird dann dem Rest der astronomischen Gemeinde mitgeteilt. Das steht im Internet, das kann sich im Prinzip jeder anschauen, der will. Die anderen Astronomen, die können den neuen Asteroid dann gezielt beobachten, um dann so mehr Daten für eine bessere Bahnbestimmung zu liefern. Und das ist besonders dann wichtig, wenn die provisorische Bahn andeutet, dass der Asteroid in die Nähe der Erde kommen könnte. Anfänglich sind solche Asteroidenbahnen wegen der geringen Anzahl an Beobachtungen noch mit sehr großen Ungenauigkeiten behaftet. Und es kann vergleichsweise oft vorkommen, dass es so aussieht, als könnte es irgendwann in der Zukunft eine Kollision geben. Aber meistens führen dann eben diese neuen Beobachtungen recht schnell wieder zu einer Entwarnung. Wenn man also wieder mal irgendwo im Internet oder der Sensationspresse von so einem Asteroiden liest, der mit der Erde kollidieren wird oder so, dann muss man jetzt erstmal nicht in Panik verfallen. In dem Fall lohnt es sich nachzuschauen, welchen Wert dieser Asteroid auf der sogenannten Turiner Skala hat. Das ist so ein Klassifikationsschema, das Astronomen entwickelt haben, um die Gefährlichkeit eines Asteroiden einzuschätzen. Jeder Asteroid, der kann eine Zahl zwischen 0 und 10 zugewiesen bekommen. Die ungefährlichen Objekte, die der Erde nicht mal ansatzweise nahe kommen, das sind die aus der Klasse 0, also die tun uns nichts. Einige, deren provisorische Bahn eine kleine Kollisionswahrscheinlichkeit zulässt, die werden in die Klasse 1 eingeteilt. Aber auch da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Objekte mit einem Wert von 1 auf der Turiner Skala werden offiziell als normal bezeichnet. Hier geht man davon aus, dass eben diese kleine Kollisionswahrscheinlichkeit durch weitere Beobachtungsdaten wieder auf 0 zurückfällt. Das gilt auch für die Klassen 2, 3 und 4. Hier ist die berechnete Kollisionswahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer, liegt so bei ungefähr 1%. Aber auch hier rechnet man mit einer baldigen Zurückstufung auf 0. Und nur bei den ganz großen Objekten dieser Klasse, deren potenzielle Kollision in den nächsten Jahrzehnten prognostiziert ist, da raten die Astronomen dann zu einer bisschen intensiveren Untersuchung. Die ist auf jeden Fall angebracht, wenn es um Objekte der Klassen 5, 6 und 7 geht. Hier ist die Kollisionswahrscheinlichkeit schon deutlich größer und es ist nicht mehr unbedingt damit zu rechnen, dass neue Beobachtungen eine Entwarnung bringen. Hier empfehlen die Astronomen dann eine genaue Untersuchung und raten den Politikern, sich zu überlegen, wie man im Fall des Falles reagieren sollte. Also das sind jetzt keine Einschläge, wo es dann wirklich um globale Katastrophen geht oder so, aber durchaus Objekte, die halt auch Schaden anrichten können und mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Definitiv gefährlich, das sind Objekte der Klassen 8, 9 und 10. Diese Objekte haben eine 100%ige Kollisionswahrscheinlichkeit und würden dann ohne Gegenmaßnahme regionale, großräumige oder in der Klasse 10 dann eben auch globale Katastrophen verursachen, so wie damals bei den Dinosauriern, als die ausgestorben sind. Die jeweiligen Werte der Turiner Skala kann man sich zum Beispiel auf der Sentry-Seite der NASA anschauen unter neo.gpl.nasa.gov. Aber bis jetzt gab es nur einen einzigen Asteroiden, der mit einem Wert höher als 1 klassifiziert worden ist. Das war der Asteroid Apophis, der im Jahr 2004 kurzfristig mit einer 4 eingestuft war, bevor dann neue Daten schnell gezeigt haben, dass da doch keine Gefahr besteht. Will man die Gefahr durch Asteroiden systematisch erfassen, dann muss man den Himmel am besten auch systematisch durchsuchen. Und so eine Durchmusterung, die war unter anderem die Aufgabe des WISE-Satelliten. Das war ein Weltraumteleskop der NASA und hat zwischen 2010 und 2011 den ganzen Himmel beobachtet. Und zwar nicht im sichtbaren Licht, sondern im Infrarotlicht. Die Sterne, die Planeten und die Asteroiden, die geben ja nicht nur das normale Licht ab, das wir mit unseren Augen sehen können, sondern die reflektieren auch Wärmestrahlung, die man ebenfalls mit entsprechenden Teleskopen registrieren kann. Das ist dann besonders hilfreich, wenn man nach Asteroiden sucht, denn diese kleinen Felsbrocken sind ja schon normalerweise ziemlich schwer zu sehen. Die reflektieren nur wenig Sonnenlicht und gerade bei kleineren Objekten braucht man dann doch große Teleskope und lange Belichtungszeiten, um die irgendwie sichtbar zu machen. Es ist auch vor allem schwer, rein aus dem reflektierten Licht die Größe des Asteroiden abzuschätzen. Je heller, desto größer. Das ist so eine recht logische Faustregel. Aber die kann tückisch sein, denn wie viel Licht ein Asteroid reflektiert, das hängt eben nicht nur allein von der Größe ab, sondern auch von seiner Rückstrahlfähigkeit. Das nennt man die Albedo und die hängt halt natürlich von dem Material ab, aus dem der Asteroid besteht, ob das jetzt gut oder schlecht reflektieren kann. Ein kleiner Asteroid mit einer hohen Albedo, der kann genauso hell erscheinen wie ein großer Asteroid mit niedriger Albedo. Und die Albedo lässt sich leider aus der Ferne nicht so einfach bestimmen. Da müsste man schon hinfliegen und den wirklich aus der Nähe betrachten. Im Infrarotlicht, da ist das alles ein bisschen weniger kompliziert. Da ist der Zusammenhang zwischen Helligkeit und Größe viel direkter. Denn die Infrarotstrahlung ist ja nichts anderes als die Wärme, die der Asteroid abgibt. Und die hängt dann eben nur von der Größe des Asteroid ab und nicht von der Albedo. Die Größe des Asteroids zu bestimmen, das ist auch durchaus wichtig, denn einerseits will man ja wissen, wie gefährlich das Objekt im Fall eines Einschlags wäre. Andererseits will man das aber auch wissen, um herauszufinden, wie viele Asteroiden man noch nicht entdeckt hat. Natürlich ist es unmöglich, exakt zu sagen, was man noch nicht entdeckt hat, aber man weiß aus den Theorien zur Entstehung von Planeten und Asteroiden, wie viele Objekte von einer bestimmten Größe da ungefähr sein sollten. Und man kann auch bei so einer Durchmusterung die Anzahl der schon bekannten Asteroiden von einer gewissen Größe mit den neu entdeckten Objekten einer gewissen Größe vergleichen. Der Unterschied, der lässt dann Rückschlüsse auf das zu, was man noch nicht entdeckt hat. Und wenn man dann noch Computermodelle einsetzt, um zu simulieren, wie viele Asteroiden so ein Teleskop wie WISE entdecken müsste, wenn eine bestimmte Anzahl davon vorhanden ist, dann kriegt man recht gute Ahnung von dem, was man alles verpasst hat. Die Wissenschaftler von WISE, die haben im Jahr 2011 die Daten ihrer Beobachtungen veröffentlicht. Die haben insgesamt über 157.000 Asteroiden beobachtet, darunter natürlich auch jede Menge, die man schon vorher kannte. 114 von den Asteroiden waren aber bisher unbekannte erdnahe Asteroiden, also die, die dann eventuell tatsächlich gefährlich werden könnten. Die Statistik, die daraus berechnet wurde, die besagt, dass es zwischen 962 und 1000 erdnahe Objekte dieser Größe geben muss, also groß genug, um eine globale Katastrophe zu verursachen bei einem Einschlag, größer als 1 Kilometer im Durchmesser. Ja, also von denen gibt's irgendwo zwischen 960 und 1000 Stück und 911 davon, also mehr als 90%, die hat man am Ende der WISE-Mission schon gekannt und wusste, dass die halt sich auf Bahnen bewegen, die uns jetzt nichts tun. Nicht ganz so vollständig ist unsere Kenntnis über die kleineren Objekte. Da gibt's zwischen 17.500 und 23.500 Asteroiden, die größer als 100 Meter sind. Davon haben wir erst 5200 entdeckt am Ende der WISE-Mission. Und auch wenn die Objekte dieser Größenordnung bei einem Impact keine globalen Folgen und kein Massensterben auf der ganzen Erde verursachen, können die doch lokal durchaus große Zerstörung verursachen. Auch mal eine Stadt zerstören, wenn es gerade blöd kommt. Wir sollten uns also auch durchaus anstrengen, die ganzen kleinen Objekten möglichst schnell zu finden. Akuter Grund zur Panik gibt es natürlich keinen. Wir sind sogar noch besser dran als früher, denn die Ergebnisse von WISE, die haben gezeigt, dass es deutlich weniger Asteroiden mit einem Durchmesser zwischen 100 und 1000 Meter gibt, als man bisher angenommen hatte. Also es ist die Situation, Grundgefahr ist ein bisschen gesunken. Und natürlich sucht man auch weiter nach Asteroiden. WISE wäre eigentlich schon 2011 außer Betrieb gesetzt worden, ist aber 2013 wieder aktiviert worden, um erneut auf die Suche nach Asteroiden zu gehen. Und auch das neue Weltraumteleskop Gaia von der Europäischen Raumfahrtagentur, das wurde im Dezember 2013 ins All geschossen und das soll eigentlich die Positionen der Sterne in der Milchstraße vermessen, wird dabei aber quasi als Nebenprodukt so ein paar hunderttausend bis zu einer Million Asteroiden und Kometen entdecken. Die Chancen stehen also sehr gut, dass wir die potenziell gefährlichen Himmelskörper rechtzeitig finden, um eine Kollision verhindern zu können. Die Asteroideneinschläge, die sind zwar eine reale Katastrophe, aber eben eine, die zum Glück nur sehr selten vorkommt und vor allem auch verhindert werden kann. Kein Grund zur Panik also.